Zweites Kapitel: Was das Wrack nach Arros brachte. Es war zwischen Flut und Ebbe, als ich endlich Arros erreichte, und es blieb mir nichts übrig, als mich am Ufer aufzustellen und nach Rory, um das Boot zu pfeifen. Ich brauchte das Signal nicht zu wiederholen, schon beim ersten Ton war Mary an der Tür und winkte als Antwort mit dem Taschentuch, während der alte Knecht langbeinig über den Kies zum Landungssteg hinunterschlürfte. Trotz aller Eile brauchte er viel Zeit, bis er herübergerudert war, und ich sah ihn einige Male innehalten, zum Heck gehen und neugierig ins Kielwasser hinabstarren. Als er sich mir näherte, erschien er mir ausgemergelt und gealtert, und es war mir, als wiche er meinen Blicken aus. Der Kahn war durch zwei neue Keile und verschiedene Flicke aus einem seltenen, fremdländischen Holz, dessen Namen ich nicht kannte, ausgebessert. »Aber Rory«, sagte ich, als wir die Rückfahrt antraten, »das ist ja kostbares Holz. Wie seid ihr dazu gekommen?« »Es wäre wohl schwer zu hobeln«, meinte er widerwillig, und im gleichen Augenblicke ließ er die Ruder fallen und machte abermals einen jener plötzlichen Vorstöße nach dem Heck, die ich auf seiner Herfahrt bemerkt hatte, und starrte, auf meine Schulter gestützt, entsetzt in das Wasser. »Was ist los?« fragte ich, ziemlich erschrocken. »Es war wohl ein großer Fisch«, sagte der Alte und griff die Ruder wieder auf, und außer einigen seltsamen Blicken und einem vielsagenden Kopfschütteln war nichts mehr aus ihm herauszuholen. Mir selber zum Trotz griff eine gewisse Unruhe auf mich über. Ich drehte mich gleichfalls um und beobachtete das Kielwasser. Das Meer war hier im Mittelpunkte der Bucht still und durchsichtig, aber außerordentlich tief. Eine Zeit lang sah ich nichts. Schließlich war mir jedoch, als wenn etwas Dunkles, ein großer Fisch, vielleicht auch nur ein Schatten, haarscharf der Spur des gleitenden Kahns folgte. Und dann erinnerte ich mich einer abergläubischen Überlieferung Rorys. Wie anlässlich einer der vernichtenden Blutfäden zwischen den Clans von Morvene jahrelang ein in jenen Gewässern völlig unbekannter Fisch der dortigen Fähre zu folgen pflegte, bis keiner mehr den Übergang zu machen wagte. »Er wird wohl auf den richtigen lauern«, sagte Rory. Mary erwartete mich am Strande und führte mich den Abhang hinauf nach dem Haus von Arros. Draußen und drinnen war vieles anders geworden. Der Garten war mit dem gleichen Holz, das ich am Boote bemerkt hatte, eingezäunt. In der Küche befanden sich einige mit seltenem Brokat bezogene Stühle. Brokatvorhänge verkleideten die Fenster –